Erster, wir saßen an den Flüssen in Babylon. Wir weinten und dachten an Zion. Zweiter, dort gab es Weidenbäume. Wir hängten unsere Musikinstrumente daran. Dritter, die Leute, die uns gefangen hielten, wollten Lieder. Sie wollten, dass wir fröhlich sind. Sie sagten, singt uns ein Lied von Zion. Vierter, wie können wir Lieder für Jahwe singen? Wir sind hier in einem fremden Land. Fünfter, wenn ich dich, Jerusalem, vergesse. Dann soll meine rechte Hand schwach werden. Sechster, meine Zunge soll am Gaumen kleben. Das soll passieren, wenn ich dich nicht erinnere. Jerusalem soll immer meine größte Freude sein. Siebter, Jahwe, denke an die Edomiter. Sie waren böse am Unglückstag Jerusalems. Sie riefen, zerstört Jerusalem ganz. Achter, du, Babylon, hast uns zerstört. Gut ist es für den, der dir Böses zurückzahlt. Neunter, gut ist es für den, der deine Kinder nimmt und sie an einen Felsen schlägt.